The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 vom Face of Death Podcast. Ja, wir sind im Teamspeak der PodWG in unserem kleinen Aufnahmeraum und ich hoffe, dass ich an der anderen Seite der Leitung den Hatti treffe. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe dich vermisst. Du hast mich vermisst. Oh, das ist ja was, da wo wir uns so selten hören. Ja, aber das hier ist ja immer so ein kleines anderes Niveau. Das stimmt, ja. Sonst ist es immer alles immer sehr lustig, was wir machen. Aber es macht ja auch Spaß. Also von daher freut man sich, dass man sich alle zwei Wochen dann mal hier zu einem etwas ernsteren Thema trifft. Ja, wollen wir mal anfangen? Wir können ja gerne mal anfangen mit unseren Social Networks. Wir haben natürlich den einen oder anderen Twitter-Follower noch bekommen, ganz viele Rückmeldungen und Retweets, wenn eine neue Folge rauskommt. Dafür sagen wir erstmal Dankeschön. Wir haben auch den einen oder anderen neuen Like auf unserer Facebook-Seite bekommen. Dafür sagen wir natürlich auch Danke. iTunes-Rezensionen sind leider noch nicht eingetroffen, aber aus Erfahrung zeigt sich das. Das dauert immer ein bisschen. Ich muss da auch mir selber den Schuh anziehen. Ich brauche da auch immer ein bisschen länger für. Aber wenn ihr mal Lust habt, auch da könnt ihr uns gerne bewerten. Und wir haben Kommentare auf dem gekriegt auch. 5 Stück an der Zahl. Oh. Da bedanken wir uns auch recht herzlich beim Wolfgang, der sich auch Isopode nennt. Der Christian, der Oboman, hat uns was geschrieben. Sherlocks Erben, die kenne ich gar nicht, aber herzlich willkommen auf unserem Blog. Die Marlies hat geschrieben vom Ladies Talk und der Lars, auch bekannt als Sasticle, von Auf Distanz Podcast. Ja, und es gab auch das Krimi-Rätsel betreffend die ein oder andere richtige Lösung. Ich meine, du hast dir viel Mühe gegeben mit dem Kreuzworträtsel. Ich habe gelesen, das ist gut angekommen. Das könnten wir nochmal machen, ist gesagt worden. Ja, also die genannten Namen Marlies, Isopode, Sasticle und Sherlocks Erben, die haben, glaube ich, alle richtig. Waren das die mit den richtigen Antworten? Ich glaube, ne? Sherlocks Erben hat sich nicht getraut, auf dem Blog zu kommentieren, aber ich kann das nochmal sagen, wir schalten die Kommentare erst zeitnah zur neuen Sendung frei, also ihr könnt die Lösung ruhig da reinschreiben, ihr verratet nichts. Mhm. Nee, war da nicht noch ein Kommentar von einem Obo 100 oder 000, der hatte doch auch noch was gesagt. Ja, das ist der Christian, der Oboman. Ach ja, okay. Ja. Ah, okay, das ja. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne natürlich wieder Kommentare zu unserem neuen Rätsel heute. Heute kommt ein Rätsel, so wie wir damit angefangen haben. Und wir freuen uns natürlich dann auch darüber, über Kommentare. Wie gesagt, die werden dann erst freigeschaltet. Und wir freuen uns natürlich ganz, ganz doll auf Audiokommentare. Wir haben diesmal einen Audiokommentar bekommen und dieser Audiokommentar ist, also Klaus ist ja ein ehrlicher Mensch zu mir. Er weiß nicht, von wem dieser Audiokommentar ist. Ist das richtig? Ja, ich weiß nicht, ich habe auch nichts bekommen und noch nichts gehört. Und dann schauen wir mal. Weil derjenige wollte uns den an unsere Face of Death E-Mail schicken, das hat aber nicht geklappt. Und dann hat er mich über Twitter angeschrieben und sagte, Mensch, hier. Und dann habe ich ihm eine E-Mail gegeben und dann hat er uns einen Audiokommentar geschrieben. Da kriegst du jetzt Gänsehaut. Ich spiele den einfach mal ein und du wirst dich sowas von freuen, was für ein Audiokommentar wir bekommen haben. Als er den Kopfhörer aufgesetzt hatte und mit kalten, starren Fingern auf der Fernbedienung die Play-Taste gefunden hatte und sie leicht gedrückt hielt, erstarrte ihm das Blut in den Adern. Keuchend stieß er einen stummen Schrei aus. Er wollte kaum glauben, was ihm diese beiden Stimmen in seinen Gehörgängen an Geschichten offenbaren wollten. Er hörte den Face of Death Podcast. Ja, und damit hallo von mir. Hier spricht der Butler. Hallo Hatti, hallo Klaus. Ganz herzlichen Dank für euren tollen Podcast, den ich mit Vergnügen jedes Mal höre. Und ich dachte, ich melde mich mal zu Wort, denn ihr beiden habt ja in eurer letzten Sendung behauptet, ich hätte euch mit meinen 4000 Twitter-Followern ein bisschen mehr an Zuhörern und auch auf eurem Account für Followern gesorgt. Das muss ich ein bisschen korrigieren, denn so viele Follower habe ich gar nicht. Das sind vielleicht gerade mal die Hälfte von dem. Aber dennoch nutze ich da natürlich alle möglichen Kanäle, um für euren tollen Podcast ein bisschen Werbung zu machen, denn ich finde, der ist wunderbar gelungen. Ihr redet eigentlich sehr detailliert und anschaulich und sehr detailgenau über die verschiedenen Fakten der verschiedenen Fälle. Ich bin ja auch ein großer Fan von mysteriösen und geheimnisvollen Kriminalfällen. Und auch ein bisschen neidisch, denn die Idee ist sehr gut, die ihr da habt, denn das wollte ich auch mal machen. Ich hatte auch mal überlegt, einen ähnlichen Podcast aufzulegen, aber ihr macht das viel besser und ausführlicher, als ich das je machen könnte. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr mir sozusagen da die Arbeit abnimmt und ich das hier passiv genießen kann, ohne einen Handstreich zu rühren. Von dem Kreuzworträtsel-Mordfall hatte ich tatsächlich schon mal was gehört, denn ich habe einige Jahre auch in Halle gewohnt. Allerdings glaube ich auch erst im Zusammenhang mit dem Tod des Verurteilten war das 2013, ist das nochmal ein bisschen in der lokalen Presse erwähnt worden. Aber sonst, glaube ich, kriegt man das im Alltag in Halle auch gar nicht mit. Da gibt es also nichts, was daran erinnert. Dennoch danke ich ganz herzlich, dass ihr das nochmal erzählt habt. Denn ich glaube, in dieser Tiefe und dieser Detailtreue habe ich das bislang auch noch nicht mitbekommen. Da war einiges Neues auch für mich dabei. Daher ganz lieben Dank an dieser Stelle für diesen tollen Podcast, den ich regelmäßig höre und auf den deren neuen Folgen ich mich auch regelmäßig freue. Ich habe natürlich auch bei einem Rätsel mitgemacht. Bei mir kommt das Wort Lizbeth raus. Ah ne, Moment, habe ich doch was Fehler gemacht. Ich glaube, es heißt Forensiker. Genau, Forensiker heißt es. Auch wenn der erste Buchstabe zu fehlen scheint. Ich hoffe, dass die Lösung richtig ist. Sagt mir doch bitte Bescheid, ob es stimmt. Ansonsten wünsche ich uns und euch noch viele, viele schöne Sendungen. Ihr macht das prima. Bitte macht weiter so. Und wir freuen uns, was da noch so alles an mysteriösen Dingen von euch kommt. Bis dahin, alles Gute, euer Butler. Tja. Ja, sehr schön. Oh, da freue ich mich. Das habe ich mir gedacht. Ja, das ist ja toll. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, herzlichen Dank. Toll. Ja, und er hat's genauso gemacht, wie wir es uns gewünscht haben. Schön mit Effekten, mit Sound unter, ne? Ja, so ist prima. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, freue ich mich wirklich. Ich habe es nicht gewusst. Der hat ja auch so eine geheimnisvolle Stimme, ne? Also das geheime Kabinett von ihm, der macht da ja auch öfter mal so. Es ist sehr angenehm zu hören. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ganz kurz zum Rätsel nochmal. Ja, richtiges Forensiker. Ich habe mich mit dem Isopode darüber unterhalten, warum der erste Buchstabe fehlt. In den Lösungen ist wohl nicht einmal der Buchstabe F vorgekommen und deswegen fehlte das F. Und dieses Kreuzworträtsel habe ich halt mit so einem Generator erstellt. Er hat mir natürlich aber nicht Alarm gegeben, hat gesagt, hallo, das geht so nicht. Und von daher fehlt halt das F. Das ist einfach so, dass die Auflösung zum fehlenden F. Ja, aber war ja trotzdem lösbar offensichtlich. Also das, ja, prima. Ja, schöne Sache. Ja, dann freuen wir uns doch auf weitere schöne Kommentare und natürlich auch solche spooky Audiokommentare zu unserem nächsten Fall. Und da hören wir jetzt erstmal rein. Ich stelle das ganze Ding mal so ein bisschen vor und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Rosalie Marie Auguste Nitribitt oder besser bekannt unter dem Namen Rosemarie Nitribitt war eine Edelprostituierte, die ihrem Gewerbe in den 50er Jahren in Frankfurt nachging. Sie wurde im Jahre 1957 ermordet und gelang nach ihrem Tod zu einer landesweiten traurigen Berühmtheit. Aber hören wir doch erstmal in den Fall hinein. Rosemarie Nitribrit. Sie galt als Frankfurts bekannteste Edelprostituierte der Nachkriegszeit und soll im Jahre ihres Todes 100.000 Mark verdient haben. Zu dieser Zeit ein kleines Vermögen. Mit dem berühmten schwarzen Mercedes 190 SL drehte Rosemarie Nitribrit ihre Runden durch die Innenstadt, sammelte die betuchten Freier auf und brachte sie nach dem Job wieder zurück. Unter dem Pseudonym Rebecca war sie schon bald stadtbekannt. In ihrem Notizbuch fanden sich Namen und Telefonnummern bedeutender Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Nachdem sich Brötchentüten vor der Tür ihres Apartments stapelten und ein seltsamer Geruch nach außen drang, alarmierten besorgte Nachbarn am 1. November 1957 die Polizei. Mit gespreizten Beinen, aufgedunsenem Gesicht und Würgemalen am Hals lag die einstige blonde Schönheit tot am Boden. Vermutlich schon 3 Tage vorher war Rosemarie Nitribrit ermordet worden. Bis heute gibt ihr Tod Rätsel auf und wird wohl ungeklärt bleiben, denn alle Beteiligten und Zeugen sind mittlerweile verstorben. Der Verbleib des schwarzen Mercedes liegt im Unklaren. Nitribrit wurde auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf beigesetzt. Sie wurde nur 24 Jahre alt. Ja, ein junges Mädchen. Also ich muss dazu sagen, mir ist das irgendwann schon mal über den Weg gelaufen, weil es gibt ja diverse Verfilmungen, alte Verfilmungen und auch neuere Verfilmungen. Zumindest habe ich diesen Namen Rosemarie Nitribrit schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Für mich war der Fall neu. Also ich habe das halt gefunden in einem Buch, was ich hier ab und zu zur Rate ziehe, um Fälle zu suchen für uns. Nee, für mich war der neu. Ich kannte den nicht. Ja, da können wir nämlich auch gleich mal zu sagen. Also wenn es Sachen gibt, die vielleicht nicht ganz so stimmen oder so und es jemand besser weiß oder andere Quellen hat, gerne auch in die Kommentare. Es muss ja alles nicht in diesem Buch stimmen, was wir haben. Also es gibt freundlicherweise auch hierzu eine YouTube-Reportage, die haben wir natürlich zugrunde genommen oder haben uns da die Information geholt. Natürlich hat Klaus aus dem Buch was genommen und ja, wir haben also auch schon bei der Recherche festgestellt, bisher war es nur ein kleiner Fehler, also man hat der guten Dame ein Mercedes SLK untergejubelt in den 50er Jahren, aber die gab es da glaube ich noch nicht. Das war halt so ein 190er SL, ne? So war das doch, ne? Es ist ein 190 SL gewesen, ja. Die SLK-Serie haben wir ja rausgefunden. Die gab es zu der Zeit definitiv noch nicht. Aber gut, das ist verzeihbar an der Stelle. Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal schauen, wer war denn Rosemarie Nitribrit? Magst du mal erzählen? Ja, kann ich gerne tun. Ja, sie ist also als uneheliche Tochter einer minderjährigen Mutter geboren worden. Also zum Thema minderjährig, da kommen wir auch später nochmal zu bei Rosemarie Nitribrit. Also zu dem Zeitpunkt war Minderjährigkeit noch bis 21. Das ist ja erst sehr, sehr viel später auf 19 herabgesetzt worden und dann auch irgendwann auf 18. Aber zu dem Zeitpunkt musste man für Volljährigkeit ja 21 sein. Ja, wie das dann natürlich so ist, minderjährig, keine Ahnung, wie das früher war, war halt die Situation der Familie oder der jungen Mutter, die Rosemarie Nitribrit geboren hat, war natürlich ärmlich, kam aus ärmlichen Verhältnissen. Sie hat dann noch weitere Kinder geboren, noch 2 Töchter, auch von unterschiedlichen Vätern, also ja, leichtes Mädchen oder keine Ahnung, Verzweiflung, heute mal mit dem sich verabredet, morgen mit dem und dann, ja, ich weiß nicht, wie das damals mit der Aufklärung und Verhütung war, da war das dann halt so, dass dann halt scheinbar sehr oft uneheliche Kinder und dann halt auch von verschiedenen Vätern zur Welt kamen. Ja, Rosemarie Nitribrit galt als schwer erziehbar und kam natürlich dann irgendwann ins Kinderheim und auch in Pflegefamilien und die waren völlig überfordert mit ihr. Also das muss so eine, ja, heute sagen wir immer, Kinder sind in Pubertät, aber sie sind damit nicht klargekommen und Dann hat eine Journalistin herausgefunden bei den Recherchen, dass die Rosemarie Nitribitt im Alter von 11 Jahren vergewaltigt worden war. Das wird auch in dieser Reportage erzählt, aber man geht da nicht näher drauf ein. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Das war damals wahrscheinlich so, man wollte solche Sachen wahrscheinlich totschweigen. Kann das sein? Also das hat man gar nicht so, also man findet da nicht viel drüber. Das ist damals einfach totgeschwiegen worden, ja. Die Journalistin Martina Keifenheim heißt sie, die das rausgefunden hat, die sagt es auch ganz nett. Also man hat sie halt 2-3 Tage mal nicht in die Schule geschickt und danach war das dann durch, das Thema. Also da ist nichts mit Nachsorge oder irgendwas gewesen, sondern ja, also von der Kindheit her auf jeden Fall schon mal jetzt nicht gerade so der beste Start für Rosemarie. Klassischer Fall von, sie hatte eine schlechte Kindheit. Ja, aber dann ging es ja los, ne, Klaus? Ja, dann wird berichtet, dass sie mit 18 Jahren, da hat sie sich selber mal einen Job gesucht, und zwar hat sie im Haushalt geholfen auf einer Hühnerfarm, da so in der Gegend, wo ihre Pflegeeltern auch lebten, und hat sich da in den gleichaltrigen Peter verliebt. Und das war wohl wirklich so die erste große Liebe, und sie hat überall rum erzählt, ja, wir wollen heiraten und sie will Kinder haben mit dem Peter. Und ja, dann hat sie recht ungeschickt versucht, die ganze Sache ein bisschen zu beschleunigen, indem sie ihrem Peter gesagt hat, du, ich bin schwanger. Und früher in den 50er Jahren hieß das heiraten und fertig, ne? Weil sonst unverheiratet Kinder kriegen war halt nicht drin. Ja, ja, also, aber gut, bei ihrer Mutter war es ja so, ne? Die hat ja 3 Kinder gehabt, ja, aber ja, wie ja, ihre gesagt, Mutter, also ja, halt ihre Mutter wird in den Polizeiakten auch als geistig leicht behindert offiziell vermerkt. Also da weiß man leider nicht viel drüber, was und wie das da ist. Naja, auf jeden Fall das Ergebnis dieser ganzen, was ja definitiv eine Lüge war, sie war gar nicht schwanger zu der Zeit, war dann, dass diesen Peter hat die Panik gepackt und der hat sein Zeug gepackt und ist dann in die Fremdenlegion gegangen damals. Und ja, Fremdenlegion hieß damals, du ziehst eigentlich in den Krieg. Ne? Ja. Und das eigentlich aus Gründen, die nicht wahrheitsgemäß waren. Ja. Rosemarie zog dann nach Koblenz und später nach Frankfurt am Main. Da war sie noch minderjährig, also noch keine 21, und hat damals schon als Kellnerin und Prostituierte gearbeitet. Was natürlich dazu führte, dass sie irgendwann auch mal von der Polizei aufgegriffen wurde und diverse Jugendstrafen absitzen musste. Unter anderem in einem Erziehungsheim, das nennt sich Kloster Maria Trost. Das war in Koblenz. Und später war sie dann noch in einer Arbeitsanstalt in Brauweiler, wo sie Erzählungen nach eine Einzelzelle bekommen hat und die Zeit damit verbracht hat, an die 9 Stunden pro Werktag ja Tüten zu kleben. Und später in der Weberei, die gab es wohl auch dort in diesem Frauenheim, dann da halt Arbeit verrichtet hat. Und am 15. April 1953 wird sie dort entlassen. Ja, und dann hat sie, also um es mal ganz klar zu sagen, dann hat sie richtig losgelegt. Also sie war dann irgendwann volljährig mit 21 Jahren, wie wir ja festgestellt haben, und hat dann ausschließlich nur noch als Prostituierte gearbeitet, weil sie festgestellt hat, ja, mit Liebe, Sex, Sales kann man gut Geld verdienen. Und sie hat sehr viel Geld verdient und konnte sich dann halt auch diesen Mercedes 190 SL leisten mit roten Ledersitzen und Weißbandstreifen. Und ja, sie war an der Stelle wahrscheinlich, also so sehe ich das zumindest, sehr intelligent. Das sollte nämlich so eine Art Markenzeichen werden, weil sie hat dann nämlich ihre Freier abgeholt und zu sich mit nach Hause genommen, um dann dort ihren Geschäft nachzugehen, und hat sie dann auch wieder nach Hause gefahren. Und ja, das hat ja dann scheinbar den einen oder anderen Freier imponiert. Sie war dann halt bei allen bekannt, ich sag mal, bekannt wie ein bunter Hund oder bekannt mit roten Ledersitzen. Und aber sie hat natürlich versucht, ihre Herkunft zu verbergen, weil sie natürlich auch in Gesellschaftskreisen verkehrte, da kommen wir dann auch zu, nachher zu den Tatverdächtigen. Sie wollte halt zu den oberen 10.000 dazugehören. Sie hat extra Englisch gelernt, Französisch gelernt und hat auch einen Kurs für gutes Benehmen abgelegt. Also weiß man jetzt natürlich nicht, wie passt das. Also ich prostituiere mich und mache jetzt hier gutes Benehmen, aber das war damals wohl so. Ja, ich finde, daran sieht man, dass sie diesen Weg für sich richtig geplant hat. Also ne, dieses Auto kaufen, und es wird auch erzählt, dass sie immer darauf geachtet hat, auf Kleidung, auf Schmuck. Ja, um die Tatsache halt ein bisschen benehmen zu lernen und sich so ein bisschen weltmännisch, sagt man, daherzukommen, um Leute auch zu beeindrucken. Ja, also das hat richtig Methode gehabt, was sie da gemacht hat. Und führt dann dazu, dass, wenn man so ihren Kundenstamm anguckt, dass da einige bedeutende Persönlichkeiten dabei sind, die man später erwähnen. Und ja, gab auch mal ein Geschenk zwischendurch. Also wir haben rausgefunden, ein Freier hat ihr mal einen Opel Kapitän geschenkt. Ist auch ein Auto. Und das war natürlich damals für eine Frau Anfang 20 ein sehr ungewöhnlicher Besitz. Dass also eine junge Frau so mit so einem Auto rumfährt. Es ist öfter dann auch zum Urlaub eingeladen worden. Und ja, dann passierte der Mord. Und anhand der Tatsache, dass halt viele Männer aus dem Bereich Industrie, Wirtschaft, Politik so zu ihren Freiern gehörte, gab es natürlich Anlass zu Spekulation ohne Ende in der Nachkriegszeit. Das war ein richtig, richtiger Skandal eigentlich damals. Ja, das war ein Skandal. Waren dann auch halt ich nenne es mal Verschwörungstheorien, aber wir haben ja gesagt, wir wollen es aus diesen Verschwörungstheorien ja raushalten. Weil man anhand von Beweisen nämlich hinterher diese Verschwörungstheorie nämlich widerlegen konnte. Und das Ganze war halt, wie Klaus schon gesagt hat, also da waren keine unbekannten Leute bei. Ich meine, für die jüngeren Leute, die jetzt diesen Podcast hören, wird's, also ich meine, wir haben jetzt so zwei Namen, also zumindest einen Familienname, den man kennt, und einer, ich glaube, der ist Schauspieler, ne? Ja, ne? Den wir da haben? Der eine? Der eine ist Industrieller und Rennfahrer war der. Naja, wir kommen da gleich zu, dann können wir das nochmal klären, was der war. Auf jeden Fall, wie Klaus schon dachte, das sollte man alles vertuschen, und deswegen gab es genügend Spekulationen, ja. Ja, kommen wir mal zum Tathergang. Also am 1. November 1957 gegen 17.35 Uhr hat man die Wohnung dort geöffnet, und wie es dann halt so ist, wenn man ein Todesopfer findet, das war natürlich ein trauriges, schockierendes Bild. Ich meine, die Leiche war jetzt nicht so zugerichtet wie vielleicht in anderen Mordfällen, wo wir schon mal drüber berichtet haben, aber sie lag auf dem Rücken, auf dem Boden, und das rechte Bein war halt verschränkt oder war auf dem linken Bein gelegt, unterm Sofa. Und es gab Würgemale, und man hat sie wahrscheinlich versucht zu erwürgen. Es gab auch eine größere Kopfplatzwunde am Hinterkopf, was auf dem Teppich natürlich einen großen Blutfleck hinterlassen hatte. Und aufgrund der großen Hitze in der Wohnung gab es natürlich eine rasche Verwesung. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, es wird langsamer Zeit, dass wir so einen Forensiker rankriegen, der uns da was zu erzählt. Aber ist klar, durch Wärme oder so ist dieser Verwesungsprozess natürlich wesentlich schneller in Gang gesetzt worden. Also das Ganze lief über eine Fußbodenheizung. Es war ja irgendwas in den 26 Grad, meine ich, waren das irgendwo. Und deswegen hat es natürlich nach 3 Tagen schon also nicht mehr so gut gerochen. Ja, und man hat ein Aufnahmegerät gefunden, Klaus. Ja, dann kommen wir zu der Geschichte mit dem Aufnahmegerät, weil da geht nämlich diese ganze Spekulation schon los, und wir werden in dieser Folge das auch mal ruhig ein Stück weit zulassen, aber anschließend dann entsprechend aufklären. Also sie hat wohl so eine Musiktruhe gehabt in ihrem Wohnzimmer, nehme ich mal an. Und da hat man ein Aufnahmegerät gefunden, und man hatte sich vorgestellt, dass sie wohl einen etwas nicht ungefährlichen Gast erwartet hatte. Und man war lange Zeit der Auffassung, dass sie versucht hat, das Gespräch aufzunehmen mit ihrem letzten Besucher. Aber das Ganze hat sich dann in weiteren Ermittlungen und auch von anderen Quellen belegt als wahr herausgestellt. Es gibt zwar dieses Tonbandgerät, das hat man auch gefunden, aber da waren ganz normal Schallplatten aufgenommen, und irgendwo am Ende gibt es wohl eine kleine Sequenz, wo man sie sprechen hört und mit ein bisschen Technik und hin und her hat man dann rausgefunden, da ist nichts anderes drauf, als dass er nach ihrem Hund gerufen hat. Aber das zeigt so ein bisschen, wie dieser Fall gelagert ist. Da ist so alles, was so ein bisschen spektakulär war, ist direkt breitgetreten worden. Ob das jetzt stimmt oder nicht, war, glaube ich, in dem Moment irgendwie erstmal nicht wirklich wichtig. Hauptsache, es lässt sich gut vermarkten. Also dieses typische Paparazzi-Presse-Rummel, der ja auch heute noch letzten Endes bei manchen Dingen so passiert, wo erstmal völlig ungeprüft Sachen mal rausgehauen werden und nach dem Motto, entschuldigen kann ich mich später noch. Also auch die Aussagen oder diese Sprachsequenz mit dem Hund, das wird auch nirgends irgendwie in den Ermittlungen näher erläutert. Also es war nie die Rede von irgendeinem Hund. Man hat das auch irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich weiß gar nicht. Also da hat man auch nichts gefunden und wir haben da jetzt auch nichts gefunden, dass sie einen Hund hatte. Ne? Ich glaube, es gibt ein Foto, wo sie einen Hund hatte, aber man hat das irgendwie also in den Ermittlungen gar nicht weiter vorangetrieben und keiner weiß auch, wo dieser Hund war. Also ja, es gibt dieses Foto mit dem Hund und in der Doku, die wir angeschaut haben, die wir auch verlinken werden, da ist eine ehemalige Kaffeehausbesitzerin, die erzählt auch, dass sie einen kleinen Hund dabei gehabt hat öfter und dass dieser Hund so oft als Eisbrecher gedient hat, um irgendwelche Männer anzusprechen. Also das kann man sich aber da in der YouTube-Doku selbst mal anschauen. Aber für die weiteren Ermittlungen oder so, kein Wort. Ich habe mich gefragt, wo war denn der Hund? Ich meine, ja, wenn die drei Tage in der Wohnung liegt. Aber das wissen wir nicht. Das Geld war weg, da kommen wir ja auch noch zu. Wie man sich vorgefunden hatte, sie war ungeschminkt und hat also dementsprechenderweise wohl keinen Freier erwartet. Also sie hat sich vorher geschminkt und zurechtgemacht, wenn sie natürlich einen Freier erwartet hat. Und es gab auch am Telefonhörer gab es auch noch Blutspuren. Also das hat die Polizei dann so dargelegt, dass es wohl einen Kampf gegeben hat. Und dann wurde sie halt erwürgt. Und aufgrund der Raumtemperaturen, wie gesagt, konnte man natürlich auch den Todeszeitpunkt nicht so richtig feststellen, aufgrund der großen Hitze. Und man hat ihn dann irgendwo Nachmittag zwischen dem 29. Oktober 57, 15 Uhr und 17.30 Uhr festgelegt. Wir sind keine Forensiker, wir wissen nicht, wie die damit arbeiten. Man hat halt vermutet, dass sie halt wirklich viel Geld in der Wohnung haben sollte, und zwar 1000 Mark. Damals war es ja noch die D-Mark. Und gefunden hat man nur noch 1250 Mark. Und dementsprechenderweise kann es natürlich auch ein Raubmord geben. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, ich sag mal, wie so ein paar Tollpatsche ist die Polizei bei diesem Fall vorangeschritten, weil es gab nämlich diverse Ermittlungspannen. Ermittlungspannen gehen damit schon mal los, also dass die wohl in die Wohnung rein sind. Und gut, das kann ich mir vorstellen. Das stinkt da drin, das ist warm, weil die Heizung volle Pulle an ist. Ja. Und das Erste, was die gemacht haben, die haben das Fenster aufgerissen. So, jetzt habe ich gelernt in dieser Doku, dass man das nicht macht, weil man normalerweise eigentlich erstmal hergeht und die Temperatur misst. Und zwar sowohl von der Leiche wie auch von dem Raum oder von der Umgebungstemperatur. Das ist nicht gemacht worden, sondern erstmal Fenster auf und damit das Problem, dass der Todeszeitpunkt nicht wirklich ermittelt werden konnte. Der ist also einfach willkürlich irgendwann zwischen 15 Uhr und 17 Uhr festgelegt worden, weil man es halt nicht besser wusste. Das ist ein ganz klarer Ermittlungsfehler an der Stelle. Und das nächste auch Erstaunliche, dass da um die 20 bis 27 Personen, wird gesagt, die da in dieser Wohnung umhergelaufen sind, bevor erstmal angefangen worden ist, Spuren zu nehmen. Das heißt, da kann man sich vorstellen, die haben das ein oder andere wahrscheinlich schon mal schön kaputt getrampelt. Passiert, wenn 27 Leute in einer Wohnung sind, da ist halt eng. Und ja, so ein kleines Schmankerl am Rande, war lange Zeit ein Hut im Gespräch. Das sollte das Beweisstück Nummer 1 sein. Da stellte sich raus, der Chef der Mordkommission, der ist dann auch irgendwann angekommen in der Wohnung und ja, er erzählt so, die Garderobe war halt voll und da hat er seinen Hut genommen und hat ihn halt einfach auf den Boden gelegt und hat da nicht mehr dran gedacht und als dann die Presse kam, die sind natürlich rein und er sagt, jeder Zweite hat natürlich erstmal diesen Hut fotografiert, so nach dem Motto, oh, der Mörder muss einen Hut getragen haben und das ist wirklich in den Ermittlungen dann auch so gemacht worden, dass das als Frage bei Verdächtigen so mit auf der Liste stand und die schon mal kein Hutträger waren, die haben schon mal gleich irgendwie so ein bisschen Entlastung gehabt, weil man definitiv nach ja einem Mann mit Hut gesucht hat. Also, ja, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ich meine, es war der Leiter der Mordkommission, der hätte doch spätestens beim ersten oder zweiten Protokoll sehen müssen, hallo Hut, das ist mein Hut. Ich meine, es gibt ja ein Interview, man hat ihn ja in dieser Doku interviewt und er erzählt ja, dass er den Hut da hingelegt hat. Er hat ja, wie du schon sagst, er wollte den an dieser Garderobe aufhängen und er hat seinen Hut ja, glaube ich, abgenommen, weil es so warm war, ne? Und ja, und er hat ihn halt am Fußboden hinter die Tür gelegt. Und aber dass es dann bei den Ermittlungen so nicht weitergereicht wurde oder dass ihm das nicht aufgefallen ist und das als Chef der Mordkommission, das fand ich dann schon ein bisschen so, naja, gut, wir sind in den 50er Jahren, ich weiß nicht, wie man da ermittelt hat, aber das läuft dann scheinbar da so. Ja, ja. Da ist ja auch öfter die Rede davon, dass auch das Führungspersonal von der Mordkommission gewechselt hat, weil der Erste, der es machen sollte, war hoffnungslos überfordert damit. Und ja, ich denke mal, da ist einiges einfach auch durcheinander gelaufen wieder. Auch hier wieder dieses Thema, was wir jetzt fast in jedem Fall haben, dass halt ein unglaublicher Druck immer von der Presse ausgeht und von der Öffentlichkeit, die Informationen wollen und was ich teilweise dann schon fast als behindernd empfinde, wenn man überlegt, man muss in so einem Spannungsfeld arbeiten. Ja, ist eigentlich ein Wunder, dass die teilweise überhaupt klare Gedanken fassen konnten dann, ne? Ja, aber das ist ja heute auch noch so, dass die Presse, also wenn es ein spektakulärer Fall ist, dann drücken die auch und schicken auch ihre Leute los und fangen dann vielleicht noch an, selber zu ermitteln. Und das war dann auch damals so der nächste Druck, den es dann nämlich gab. Es sind ganz viele Ermittlungsakten auf einmal verschwunden. Da war das Medieninteresse natürlich noch größer. Ich weiß natürlich nicht, wie sowas nach außen dringen kann, dass Ermittlungsakten weg sind oder so, aber es gibt ja immer irgendwelche Maulwürfe. Ja, es wurde dann ein Mythos ins Leben gerufen, der das Ganze dann noch so ein bisschen beschleunigte. Und das ging dann wahrscheinlich in die Richtung von Männern, die so ein bisschen Einfluss haben. Also wir kommen ja gleich zu Namen, dass die da vielleicht eventuell ein bisschen nachgeholfen haben, dass diese Akten verschwinden, oder? Das hat man damals so aufgebaut, ja, dass da irgendwie vielleicht nachgeholfen wurde. Tatsache ist, hat sich ja dann später rausgestellt, diese Akten waren gar nicht wirklich verschwunden, sondern die sind irgendwo im Polizeiarchiv Frankfurt, haben die rumgelegen und die sind aber erst im Jahr 2013 gefunden worden. Da hat irgendein Archivar, habe ich gelesen, der hat da wohl mal Inventur gemacht und aufgeräumt und da sind die wieder aufgetaucht und zwar komplett alles das, was so schmerzlich vermisst worden ist in der Zeit der Ermittlungen. Also eigentlich ist alles da und ja, mit diesem Auffinden der Akten haben sich natürlich viele dieser Verschwörungstheorien dann auch in Luft aufgelöst. Also da kann man definitiv sagen, ja, keine Ahnung, die sind halt da ins Archiv gewandert. Wer Verschwörung suchen will, kann das hier tun. Wir machen es nicht an der Stelle. Wie gesagt, also vielleicht hat man sie auch halt für einen bestimmten Zeitraum einfach verschwinden lassen. Sie sind wieder aufgetaucht, aber man konnte ja anhand der ganzen Akten das Ganze ja wieder widerlegen. Man hat dann 4 Bände mit Vernehmungen gefunden, 19 Liebesbriefe, Postkarten und Gedichte von Harald von Bohlen und Halbach. Zu dem Namen kommen wir gleich noch, wer das ist. Ich musste dann auch erstmal gucken, wer ist er denn? Ja, kommen wir doch mal zum letzten Tag, und zwar Dienstag, der 29. Oktober 1957. Um 9 Uhr hat es geklingelt und die Putzfrau weckte die Frau, also Nitribit oder die Nitribit, so steht es geschrieben, oder Rosemann Nitribit. Und ja, die ist ganz aufgebracht und faucht sie an und hat sie gleich wieder weggeschickt. Und ja, Rebecca oder Rosemarie Nitribitt war zu dem Zeitpunkt alleine in einem graublauen Schlafanzug gekleidet. Und am späten Vormittag hat sie Heinz Pohlmann angerufen. Heinz Pohlmann war ein Freund von ihr. Näheres dazu kommt gleich am Anschluss, weil dieser Mann wird nämlich noch sehr, sehr interessant. Und der ist dann auch gegen 13 Uhr eingetroffen. Und ja, sie war halt immer noch im Schlafanzug. Die Putzfrau war dann auch wieder da, warum sie wiedergekommen ist, nachdem sie weggeschickt worden ist. Und der Herr Pohlmann hat auf Wunsch von Rosi Nitribitt Reisbrei gekocht. Und um 15 Uhr kam dann ein Freier. Also sie hatte wohl dann Reisbrei gegessen. Um 15 Uhr kam ein Freier, den sie ausgepeitscht hat, und ja, sie war halt nackt, also sie hat halt, also scheinbar auch so ein bisschen ihre Domina-Spiele da gemacht und nicht nur irgendwie den ganz normalen Beischlaf getätigt, und weil das Bett war nämlich unbenutzt. Der Kunde hat dann auch später bezeugt, dass sie Reisbrei gegessen hat, und er hat sich mit ihr unterhalten und sie hatte Angst. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, da sind hohe Bosse von irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen oder irgendwelche Kinder, Söhne, wir kommen da gleich noch zu. Ja, kann man natürlich verstehen, dass sie Angst hatte. Also es gibt da noch einen weiteren Aspekt, warum sie Angst hatte, weil das Gewerbe betreibt sie ja nicht allein. Und dann gibt es natürlich mit Sicherheit auch Konkurrenz, die da nicht so ganz glücklich drüber ist. Gegen 16 Uhr ist der Freier dann gegangen, und um 17 Uhr hatte sie einen Termin in der Autowerkstatt mit ihrem Mercedes. Da ist sie aber nie angekommen. Deswegen vermutet man, dass sie so kurz nach 16:30 schon bereits im Todeskampf dann wohl mit dem Pohlmann gewesen ist. Zumindest hat man das erstmal so vermutet. Man hat halt auch den Reisbrei im Magen der Leiche gefunden, und es gab da noch zwei Zeugen, die dazu eine Aussage gemacht haben. Das kann ja klar. Also man hat dann damals gesagt, okay, diese Mahlzeit, die man im Magen gefunden hat, das muss so die letzte Mahlzeit gewesen sein, die sie so um den Nachmittag rum dann wohl eingenommen hat. Das Gericht hat gesagt, nein, ist falsch. Und zwar aus folgenden zwei Dingen. Es gibt Zeugen. Und zwar vor allem ausschlaggebend ist die Aussage einer Verkäuferin aus der Metzgerei in der Nachbarschaft. Die hat nämlich zu Protokoll gegeben, dass sie die Nitribitt am Nachmittag noch gesehen hat und dass sie Kalbsleber gekauft habe bei ihr. Und da kann sich deswegen genau auf den Dienstag festlegen, weil das wohl so ist. Wird wohl immer noch so sein, die haben montags geschlachtet und dann muss das aufgrund der Verarbeitung, wie man es machen kann, muss das einen Tag auskühlen, und der frühestmögliche Termin wäre der Dienstag gewesen, überhaupt Kalbsleber kaufen zu können. Und ja, urzeitstechnisch alles noch 16.45 Uhr, 17 Uhr, sagt die Verkäuferin. Und eine weitere Frau hat sie gesehen, wie sie wohl Richtung Einkaufsstraße gelaufen ist, um noch Besorgungen zu machen. Und das muss auch so dann sogar nach 17 Uhr gewesen sein. Ja, man hat dann geschaut, man hat tatsächlich Kalbsleber gefunden im Kühlschrank. Und da kommt tatsächlich der Hund mal ganz kurz ins Spiel, weil man hat auch Spuren im Hundenapf gefunden davon. Also ja, und die Aussage hat dann halt gereicht zu sagen, also die hat definitiv nachmittags auch nach 17 Uhr noch gelebt. Das Einzige, was man feststellen kann, ist dann, dass die Nachbarn erzählt haben, also in der Regel hat sie ihre Brötchen, die hat sie immer so spätestens bis 11 ja von der Tür reingeholt, und ja, seit Mittwoch 11 Uhr lagen halt die Brötchen da. Also muss sie irgendwann auf jeden Fall um 11 Uhr am folgenden Mittwoch tot gewesen sein und vorher auch nochmal was gegessen haben, weil der Topf wurde leer aufgefunden. Also der Reisbrei oder dieser... Der Reisbreitopf, ja, also das... Der war leer. Das ist deswegen insofern wichtig, weil das alles, diese ganze Bestimmung des Todeszeitpunktes total schwammig macht. Ne? Und ja, aber gut, das haben wir ja, Das haben wir auch gesagt, aufgrund dieser ganzen Fehler, die die Polizei oder die Ermittler gemacht haben, dass sie das Fenster aufgemacht haben und so. Ich meine, im ersten Moment sieht es so aus, okay, der Freier ist gegangen, zack, bumm, der Pohlmann war dann ja wohl noch da oder nicht da. Normalerweise ist er ja gegangen, dass man das gesagt hat, okay, er hat sie jetzt umgebracht. Aber die Zeugin hat ja ganz klar gesagt, okay, sie hat die Kalbsleder dann halt am Dienstag gekauft oder so. In der Reportage interviewen sie auch einen Sohn. Es gab in der Region, ich glaube, 3 Metzgereien waren es und eine davon gibt es heute noch. Und davon betreibt ein Sohn jetzt wohl die Metzgerei und er hatte wohl seinen Vater danach mal gefragt und hat gesagt, jawohl, das war so. Montags wurde geschlachtet und spätestens Dienstag oder frühestens Dienstag beziehungsweise Mittwochs konnte erst diese Kalbsleber verkauft werden. Und deswegen hat sich dann wahrscheinlich auch die Verkäuferin genau daran erinnert, weil ich meine, gut, wer gibt seinem Hund Kalbsleber? Das ist ja schon wahrscheinlich, für einen Hund ist das ja so ein Creme de la Creme. Ja, ich denke mal, sie konnte sich das leisten, ne? Bei dem Einkommen, weil sie war ja finanziell, stand sie ja gut da. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Mit 100.000 Mark damals, das ist echt ein kleines Vermögen gewesen, ne? 1957. Also das ist keine Kleinigkeit. Ja, da können wir nämlich jetzt auch mal zu den Verdächtigen kommen. Oder wolltest du noch was sagen? Ne, ich wollte auch sagen, jetzt haben wir die Sachlage mal so weit, wie es abgelaufen ist. Ich sage jetzt einfach mal, wie es abgelaufen ist. So. Und Verdächtige, ja, da geht es natürlich los. Es gibt dieses ominöse schwarze Notizbuch. Das ist auch da 2013 wieder aufgetaucht in den Archiven der Frankfurter Polizei. Und wie wir vorhin schon sagten, ganz, ganz viele bekannte Persönlichkeiten, Politik, Wirtschaft, die nicht weiter genannt werden. Immer wieder diese Spekulation, die hätten irgendwie die Ermittlungen beeinflusst. Aber was, glaube ich, mehr gezogen hat, ist die Tatsache, dass einfach diese große Menge an Bargeld gefehlt hat. Und man ist dann in erster Linie von einem Raubmord erstmal ausgegangen. Tja, und man hat natürlich auch Namen gefunden von Leuten wie Harald von Bohlen und Halbach. Und das ist ein Familienmitglied der ganz großen oder ein Sohn der Krupp-Familie. Und Krupp, wenn man da mal googelt, das waren ganz große Industrielle. Die haben also auch den Krieg, glaube ich, unterstützt, wenn ich mich recht entsinne. Und es gab dann, ich sag mal so, den Playboy der Jahre, was ich sagte, wo ich nicht genau weiß, was er alles gemacht hat, aber ich weiß, es war so ein kleiner Playboy, wenn man sich Bilder anguckt. Gunter Sachs wurde verdächtigt, der hat aber keine Filme gemacht, der war halt irgendwie, Playboy, war hier und da mal irgendwie zugegen, aber ist ja kein unbekannter Name, oder? Weißt du Näheres zu Gunter Sachs? Gunter Sachs war Privatier zu dem Zeitpunkt schon. Ich sag mal so, was ich so in Wikipedia gelesen habe, der hat halt die Zeit damit verbracht, das Geld von seinem Vater durchzubringen. Also der musste nicht arbeiten und nix, hat hier ein bisschen Playboy alt. Und ja, an der Börse war ja kein hässlicher. Ne, ein bisschen Börse spekuliert, dann ist er ein bisschen Autorennen gefahren mal. Ja, wer sich leisten kann, der macht halt. Und Harald Quandt wird noch genannt. Das ist wohl auch ein Spross einer der reichsten Familien Deutschlands. Der sagt mir persönlich jetzt gar nichts, aber man sieht ungefähr, in welchen Kreisen die Nitribit da verkehrt hat. Ja, also der ist ja dann auch beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die hatten ein Firmenflugzeug. Und okay. Damit ist dieser im Jahre 67 mit abgestürzt. Also Industrie, Kriegsunterstützer, also ja. Dann gab es noch einen Notizbuch, ein Kunde namens Rolf Endler. Der war Besitzer eines Lebensmittelgeschäftes in München. Und gegen ihn wurden auch Ermittlungen geführt und er wurde ab 1958 wochenlang observiert, wonach er dann natürlich auch verhört worden ist. Und er wurde halt verdächtigt und am 19. Februar 1959, also das hat sich sehr, sehr lange hingezogen, hat man dann die Ermittlungen eingestellt und kurze Zeit später ist er am Herzinfarkt gestorben. Ja, also diesen Mann hat man also richtig drangsaliert. Den hat man kaputt gemacht. Den haben die definitiv kaputt gemacht. Ich sag mal so lasch, diese ganzen Ermittlungen bei den Prominenten geführt worden sind, umso härter hat man da durchgegriffen. Auch wohl getriggert durch die Polizei in München, die natürlich so Morgenluft gewittert haben. Ja, wir klären jetzt den Nitribit-Fall, ne? Weil die Frankfurter Polizei kriegt es ja nicht hin und die Münchner haben da, glaube ich, überreagiert und die haben den richtig fertig gemacht. Also das ist etliche von Verhören, also der hat gar kein Privatleben mehr gehabt und man konnte ihm aber nichts nachweisen. Man hat dann gesagt, ja, die Ermittlungen sind abgeschlossen, er ist quasi nicht weiter verdächtig, ja, und dann, hier steht, wenige Stunden später ist er gleich zusammengeklappt. Also ja. Also ich äußere mal vorsichtig meine Meinung dazu. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Polizei und die Ermittler auch vielleicht so ein bisschen korrupt waren und massivst Druck von den Familien und von den prominenten Verdächtigen bekommen haben. Haben gesagt, so passt mal auf, Leute, jetzt lasst uns mal hier in Ruhe. Hier, habt einen Check, geht schön essen. Das sind aber alles nur Mutmaßungen. Das könnte man sich vorstellen, dass das so gelaufen ist. Sonst hätte man so einen ganz normalen, also weil das steht ja ganz klar beschrieben, so einen ganz normalen Verdächtigen, so ein No-Name, einfach ein ganz normaler Lebensmittelgeschäftsmann, sonst hätte man den nicht so traktiert. Und hat die Geschichten da mit den ganzen Promis oder mit diesen ganzen Wirtschaftsbossen einfach gesagt, weg hier. Kann ja auch sein, dass die ja, vielleicht irgendwie Geschenke oder Geldzahlung kriegt, dann haben gesagt, so passt mal auf, hier ist nichts, geht mal. Könnte ich mir vorstellen. Ja, so ähnlich habe ich es auch empfunden, ja. Der nächste Punkt ist dann an Verdächtigen natürlich die Frage Konkurrenz im Milieu. Die wird aber auch nicht wirklich beantwortet, sondern es war wohl damals so, dann in Frankfurt war genau gerade die Zeit, wo so die Milieubosse unter sich, wo so ein bisschen die Gebiete aufgeteilt haben, wer jetzt, ne, wo seine Mädels laufen lässt, und dann kommt da so eine Rebecca daher mit ihrem Mercedes und ja, schöpft quasi die Sahne oben ab, ne? Also alle die richtig Geld haben, die gehen zu Rebecca und die anderen vergnügen sich mit dem Fußvolk, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und da war die Annahme natürlich auch, ob vielleicht aus der Ecke was kommt. Fakt ist, man hat einen einzigen aus dieser Halbwelt, wird immer gesagt, einen einzigen hat man sich mal zur Brust genommen, hat den mal verhört und dann wieder laufen lassen, ohne dass man wüsste, was dabei rausgekommen ist. Also ja, auch da könnte man jetzt auch Mutmaßung anstellen. Ja. Sind da jetzt Sachen korrupt gewesen? Sind da Gelder geflossen oder nicht? Das wissen wir nicht. Aber das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also wie gesagt, da wird so ein einfacher Bürger fast ein Jahr lang traktiert und observiert. Und da kommen jetzt, wie gesagt, jetzt noch welche dazu aus dem Milieu. Und das war ja nicht nur einer. Ein Halbweltboss, so werden sie genannt. Das waren ja mehrere, weil du ja gesagt hast, die haben ihre Gebiete aufgeteilt. Sie haben sich aber nur einen rausgepickt oder so. Es wird auch nicht gesagt, warum sie den rausgepickt haben oder so. Also man pickt ja Leute eigentlich, oder man holt sich ja eigentlich Leute heran, um sie zu verhören, wenn man einen konkreten Verdacht hat. Ich meine, das hatte man natürlich bei diesen Sohn da von Krupp, und das hat man dann wohl auch bei dem Gunter Sachs gehabt oder so, aber man hat das alles relativ schnell fallen lassen. Ich meine, gut, es ist nicht näher niedergeschrieben, was in den Ermittlungsakten jetzt drinne stand. Ich meine, wir können uns da jetzt auch völlig täuschen, vielleicht haben sie die auch wirklich großartig verhört, weil die Ermittlungsakten waren ja irgendwann mal weg. Und 2013 wurden sie ja wiedergefunden, aber man hat natürlich nicht veröffentlicht, was steht denn da drinne. Vielleicht hat man die ja auch wirklich lange genug traktiert und da ist gar nichts mit korruptem Geld gewesen. Das weiß man ja nicht, was da gelaufen ist. Vielleicht hat man auch einfach nur gesagt, okay, das sind industrielle Bekannte oder so. Das müssen wir jetzt 2013 jetzt nicht nochmal irgendwo breittreten. Es sind ja die ganzen Verdächtigen so gut wie alle gestorben. Das ist eigentlich ja eine ungeklärte Geschichte. So sehe ich das. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, wir werden das garantiert nicht lösen an der Stelle. Wir können nur Mutmaßungen anstellen. Wir können mutmaßen und Ja, ein bisschen diese Verknüpfung zwischen Nitribit und dem Harald von und zu. Da kommen wir später jetzt nämlich noch gerade zu, wenn wir uns mal den damals von der Polizei als Hauptverdächtigen genannten Heinz-Christian Puhlmann mal ein bisschen genauer anschauen. Das war nämlich auch so ein Hallotri. Also er wird so bezeichnet als Freund der Nitribit und so als Handlanger. Das heißt, er hat den Hund mal ausgeführt, der ist mal einkaufen gegangen, hat ihre Sachen von der Wäscherei geholt. Botengänge und ja, er wird auch ein bisschen so als ja chronischer Lügner und Hochstapler bezeichnet. Berufsmäßig war er wohl Handelsvertreter, war aber arbeitslos damals. Und ja, auffällig bei ihm, dass ganz, ganz kurze Zeit nach dem Tod der Nitribit er einen Großteil seiner Schulden beglichen hatte. Soll es sich um die 80.000 Mark gehandelt haben? Und er hat sich ein neues Auto gekauft für 10.000. So, das ist natürlich, sag ich mal, in diesem Fall eine relativ dumme Idee, eigentlich das zu tun. Wenn er denn der Täter war. Wenn er denn der Täter war. Also, das ist klar, damit hat er sich gleich verdächtig gemacht, ne? Eben, ja, das ja. ist schon ja. klar, das wolltest du damit sagen, aber... Ja. Es gab dann ja, oder er hat dann ja auch angefangen im Gefängnis oder in einer Untersuchungshaft war es jetzt, ne? Hat er angefangen zu schreiben, ne? Er hat angefangen zu schreiben und zwar für die Zeitschrift Quick. Da hat er angefangen, eine Serie zu schreiben, die nannte sich Quick sucht den Mörder der Nitribit. So. Und jetzt kommen nämlich tatsächlich, und das ist auch erwiesen, jetzt kommt nämlich die Familie Krupp sehr wohl ins Spiel. Weil Quick hat dann aufgemacht, irgendwann, sie würden bei nächster Gelegenheit, also in einer der nächsten Folgen dieser Serie in ihrer Zeitschrift, den Täter offenbaren, wer es ist. Sie haben so das so gepusht, sie wüssten das. Und dann gab es wohl ein Gespräch zwischen dem Herrn Pohlmann und dem Generalbevollmächtigten der Firma Krupp. Berthold Beitz. Berthold Beitz ist hingegangen und hat gesagt, mein lieber Herr Pohlmann, wir haben ein Angebot, 250.000 Mark und wir kriegen die Rechte an der Nitbridge-Story. Ja, ja. Da hat er angebissen, ne? Klar. Das ist klar. Also, und seitdem schweigt Pohlmann. Das heißt, diese Serie im Quick ist nie zu Ende geschrieben worden. Letzten Endes hat er tatsächlich 50.000 Mark bekommen. Und ja, er hätte ja schreiben können, aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was ich gerade gesagt habe, dass da irgendwelche Gelder geflossen haben. Das ist ja schon so eine Art Bestechung. Er hat sich dann ja mehr oder weniger dazu verpflichtet, dass er nichts mehr über Harald von Bohlen und Heilbach schreibt zum Verhältnis zu Rosemarie Nitribit. Weil das wollte die Krupp-Familie halt einfach nicht. Da sollten sie rausgehalten werden. Und deswegen ist es natürlich auch komisch, was da bei diesen Ermittlungen gelaufen ist, dass da auf einmal so schnell Ruhe war. Und ich meine, hier sieht man ja ganz klar, dass ja auch bewiesen ist, man hat dem Jungen Geld geboten. Hier hast du Kohle, hat zwar dann nicht das gekriegt, was er kriegen sollte, aber du hältst die Klappe. Das ist ja eigentlich, mehr oder weniger ist das ja schon Bestechung, ne? Ja, es kann halt nicht als Bestechung ausgelegt werden, weil sie ihm ja die Rechte abgekauft haben. Und das ist ein gängiges Mittel, was du machen kannst. Wenn jemand eine gute Story hast und du sagst, ich kaufe dir die Rechte ab und der sagt, ja, ist okay. Und du nimmst das Zeug und legst es in eine Schublade und veröffentlichst nicht. Ja, ist halt so, ne? Ja, aber jeder weiß, warum er es gemacht hat oder warum die es gemacht haben. Ja, aber sie waren dafür nicht, man konnte sie nicht belangen. Es gibt ja diese schöne Geschichte, dass dann die Kripo mal mit dem, wie heißt der, Berthold Beitz mal gesprochen hat, auch aufgrund dieses Vorgangs. Und er hat wohl ganz lapidar so gesagt, ach, man wird so viel Geld ausgeben, um den Namen Krupp so nach außen positiv darzustellen. Da könnte man doch auch mal ein paar tausend Mark ausgeben, um so eine Darstellung im negativen Sinne zu verhindern. Also Originalton von diesem Generalbevollmächtigten. Das könnte dann auch mit der Polizei so gelaufen sein. Ja, das war für den also irgendwie auch nichts Schlimmes. Interessant ist nur, dass extra nochmal darauf hingewiesen wurde, dass Harald von Buhlen und Halbach mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist definitiv immer und immer wieder gesagt worden, was immer und immer wieder gesagt wird. hat so immer mal auch so ein bisschen so den Anschein von, auch nicht ganz wahr, oder? Ja. Ja, und das stellte sich ja auch später raus. Also das ist ja definitiv so gewesen, dass die Nitribit Fotos hatte von dem Harald von Bohlen und Halbach, dass die sich gegenseitig Liebesbriefe geschrieben haben und das auch so aus ihrem Umfeld öfter mal so gekommen ist, dass sie eigentlich auf der Suche ist, nach einem Mann mit gescheit Geld und hätte auch gern ein Kind gehabt. Heirat hätte jetzt nicht sein müssen, sondern einfach eine gute Partie mitnehmen und sorgenfrei weiterleben. Das ist so in einigen Gesprächen wohl so auch mal auf den Tisch gekommen. Ja, am 20. Juni 60 gab es dann ein zweites Gerichtsverfahren und hier hat dann der Anwalt Alfred Seidel von Herrn Pohlmann argumentiert, dass aufgrund dieser ganzen Ermittlungspanne ja der Todeszeitpunkt nicht näher bestimmt werden konnte und es gab ja halt auch diese beiden Zeugen, die wir genannt haben, also die Metzgerei in der Eschenheimer Straße in der Einkaufscity von Frankfurt. Die konnten das ja alles bestätigen und somit hatte für diesen Zeitraum der Angeklagte ja eigentlich doch ein Alibi. Was noch zu sagen gibt, der Alfred Seidel war dann auch später Innenminister. Ja, und Pohlmann wurde daraufhin am 13. Juli 1960 aus Mangel an Beweisen freigesprochen und diese Beweise beziehen sich aber auch nur auf den Mord. Das fehlende Geld vermutet man nach wie vor, dass er das hat. Also er war vielleicht kein Mörder, aber er war vielleicht halt ein Dieb. Tja. Ja, Gelegenheit macht ein schlimmer Finger. Ja, mit der Vorgeschichte wäre denkbar, aber wir wissen es leider nicht. Die Akten alle wieder aufgetaucht, die Unterlagen des Gerichtsverfahrens sogar noch einsehen. Wenn man mag, entweder im Hessischen Hauptstaatsarchiv, das ist in Wiesbaden, oder im Kriminalmuseum des Polizeipräsidiums in Frankfurt. Und da gibt es noch eine kleine Geschichte zu dem Schädel des Opfers. Das ist nämlich zu Lehrzwecken lange Zeit noch genutzt worden als Anschauungsmaterial und wurde erst im Jahr 2007 freigegeben. Und im Jahr 2000 im Grab auf dem Düsseldorfer Nordfriedhof beigesetzt, wo auch Rosemarie Nitribit liegt. Und ja, den Grabstein haben wir, glaube ich, als Foto da. Den machen wir in die Folge rein. Genau. Ne? Dann kann man sich das mal anschauen. Ja, jetzt sind wir ja eigentlich mit dem Fall fertig. Wir haben jetzt immer noch keinen Mörder. Es gibt jetzt hier Verdächtigungen nach eventuelle Korruption oder Nicht-Korruption. Es gibt Verdächtige, die man mehr oder weniger durchleuchtet hat. Es gibt aber auch noch ein paar Zweifel und offene Fragen. Wir hatten ja am Anfang erwähnt, dass die Rosemarie Nitribit als, oh Gott, wo war das? Auf so einer Hühnerfarm gearbeitet hat. Und da hatte sie sich ja in diesen Peter verliebt. Den hat man ja zum Beispiel gar nicht mehr befragt, weil der hätte ja auch einen Grund gehabt haben können, aus Eifersucht sie getötet zu haben. Aber den hat man nie in Erwägung gezogen, ihn zu verhören. Also da haben wir zumindest nichts gefunden. Ja gut, er hätte das Motiv der Eifersucht gehabt, wenn Liebe noch da gewesen wäre. Auf jeden Fall hätte er Grund genug gehabt, sauer zu sein, weil sie ihn mit der Lüge, dass sie schwanger ist, quasi da in die Hölle des Krieges geschickt hat. Ne? Das war kein Zuckerschlecken da, nee, in der fremden Legion. Ne? Ja. Aber den hat man halt nie befragt. Der ist auch, man hat die ganze Vergangenheit des Opfers offensichtlich überhaupt nicht geprüft. So wird es dargestellt. Ne? Ja. Nächste Frage, ja. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, was wir die ganze Zeit, wo sich mal alles dreht. Also warum sich die Polizei also für den verliebten Sprössling der Krupp-Familie nicht weiter interessiert hat. Also man fragt sich jetzt natürlich auch, wusste die Familie vielleicht gar nichts davon oder führte sie vielleicht eine Schwangerschaft oder gar eine Ehe. Ich meine, das war wahrscheinlich in den Kreisen nicht gerne gesehen, dass eine Nutte, so steht es ja ganz klar drin, oder Prostituierte, also um es mal ein bisschen freundlicher auszudrücken, in solchen Kreisen natürlich einen so reichen Jungen heiratet. Und deswegen hat man das, wie gesagt, wahrscheinlich auch alles vermutet, irgendwie vertuscht, wie auch immer. Von daher stellt sich da natürlich auch die Frage, warum man da nicht weiter gebohrt hat. Aber das werden wir auch nie erfahren. Ja, was wir auch nicht wissen und was auch nicht weiter nachgeforscht worden ist, woher Pohlmann jetzt das ganze Geld auf einmal dann wirklich hatte, um seine Schulden zu bezahlen. Das hätte er irgendwie mal aus meiner Sicht mal offenlegen müssen, aber da ist nicht geguckt worden und was wir auch schon gesagt haben, im Rotlichtmilieu ist auch gar nicht geforscht worden. Also es ist einfach wieder so, dass so viele Fehler gemacht worden sind. Na, eins ist vielleicht noch interessant, was wir noch mit reinnehmen müssen, um nochmal auf diese großen Geschäfte und industriellen Söhne zu kommen oder so. Vielleicht hatte sie auch Einblick in irgendwelche Geschäfte und vielleicht hat sie auch versucht, diese ganzen Firmen zu erpressen. Das wäre ja auch ein weiterer Grund, um zu sagen, pass mal auf, also die müssen wir wegschaffen. Auch das wäre ein denkbares Szenario, ja. Dass sie da versucht hat, sich irgendwie zu bereichern, weil sie Informationen hatte. Ja, das würde dann mit dem Tonband wieder passen, aber das hat sich ja in Luft aufgelöst, das war ja nicht so. Also ihr seht, wir schwimmen da auch an der Stelle, weil es ist sowas von undurchsichtig, die ganze Geschichte. Ja, Fakt ist, Rosemarie Nitribitz' Tod wurde nie aufgeklärt und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Ja, es gibt zumindest zwei Kinofilme, die wir euch ans Herz legen wollen. Der eine ist mit Nadja Tiller, Das Mädchen Rosemarie aus dem Jahre 58. Jetzt müssen wir überlegen, 1958 wurde er schon gedreht. Das war das Jahr, wo dieser besagte Geschäftsmann an einem Herzinfarkt gestorben ist, also kurz danach, oder man hat vielleicht währenddessen schon gedreht. Und dann gab es noch von Bernd Eichinger ein Remake dieses Films im Jahre 96 mit Nina Hoss oder Hoss. Und da gibt es auch viele Spekulationen und Verstrickungen. Haben wir, also ich habe keinen der beiden Filme gesehen und es gibt sogar ein Musical. Also man kann sehen, also wie hochinteressant das ist. Deswegen sagte ich, also dieser Name Rosemarie Nitribitz war mir schon bekannt, aber mir war natürlich auch nicht bekannt, dass es da keinen Mörder zu gibt. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, noch nicht mehr gewusst, dass sie ermordet worden ist. Aber das ist ja das Interessante hier an diesem Podcast. Ja, und wer mag, es gibt in Frankfurt nach wie vor spezielle Stadtführungen, die das Leben der Nitribitz und die Örtlichkeiten, wo sie gelebt und gearbeitet hat, zeigen und wo auch die Geschichte erzählt wird. Also man sieht, dieser Kriminalfall, der bewegt bis heute die Gemüter. Also das ist eine Geschichte, die eigentlich durch ist, aber eigentlich irgendwie doch nicht ist, offensichtlich. Tja, und somit können wir eigentlich sagen, für uns ist der Fall zwar noch offen, aber zumindest abgeschlossen. Wir haben euch mal einen Einblick in den Fall der Rosemarie Nitribitz gegeben. Von meiner Seite hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich denke, Klaus möchte auch noch was dazu sagen. Und dann wird der Klaus euch nochmal in das Reich der Krimi-Rätsel entführen. Ja, ich fand den Fall auch sehr spannend. War wieder hochinteressant, sich da reinzufuchsen. Die offenen Fragen, die bewegen mich wirklich auch jetzt noch. Also da muss ich immer noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde auch mal hier mal zur Diskussion anregen. Man kann das gerne ja auch mal hier in den Kommentaren oder per Mail oder auf welchem Weg auch immer, wer da eine Idee hat zu diesen offenen Fragen oder eigene Gedanken. Ich würde mich freuen. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Anstoß. Genau. Der mich und den Hatti da noch weiterbringt mit der Geschichte. Wäre ja durchaus mal denkbar, dass wir nochmal ein Remake machen und mit neuen Informationen dann in einer späteren Folge nochmal uns den Fall Nitribitz anschauen. Ja, Wir ja, also sehen. Wenn wir, also ganz kurz nochmal, das haben wir bei den Kommentaren ja so gar nicht erwähnt. Wir hatten ja den Kommentaren von dem Oboman, der hat ja auch bezüglich, also in seinem Kommentar ja nochmal mit diesen traumatischen Kindheitserinnerungen noch was geschrieben. Das war halt schon mal so ein Anstoß. Also lest euch das mal durch, wir wollen das jetzt nicht alles vorlesen, wie man das natürlich jetzt auch in dieser Folge machen könnte. Also wenn ihr da Ideen habt, so wie der Oboman das geschrieben hatte, dann können wir das hier gerne auch tun. Jo. Dann sag ich, kommen wir mal zu dem Krimi-Rätsel für diese Folge. Diesmal ist es kein Kreuzworträtsel, sondern es läuft unter der Überschrift Tröpfchen für Tröpfchen. Und die Information ist, Geldnot veranlasst eine Dame in Sachen Erbfolge kreativ zu werden. Ich überlege gerade, ob ich das so stehen lasse für die Füchse oder ob ich noch eine Zusatzinformation gebe. Ich gebe noch eine Zusatzinformation. Wer die nicht hören will, hält sich jetzt die Ohren zu. Das Ganze ist in Frankreich passiert. Okay. Jo, dann wird es wahrscheinlich wieder sehr einfach zu sein. Vielleicht sollte man das wirklich mal ein bisschen schwerer machen. Beim nächsten Mal gibt es ja mal keinen extra Hinweis. Kein extra. Ja, ich habe ja gesagt, man kann sich ja die Ohren zuhalten an der Stelle, wer es schwer haben will. Also früher gab es das immer mit so einem Gong, ne? Jetzt kommt die Auflösung, jetzt die Augen zu. Ja, das schauen wir mal. Also ich hätte es nicht gewusst, aber gut, mal sehen. Ich habe ja festgestellt, wir haben ein paar richtige Rätselfüchse hier dabei bei den Hörern. Das finde ich toll. Ja. Dann sind wir soweit eigentlich für heute durch, oder? Ja, ich bedanke mich, Klaus, bei dir, dass du so schön wieder die Vorarbeit geleistet hast. So ein bisschen tue ich da auch immer was dabei. Aber deswegen ergänzt sich das Bond zu beiden. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Fall in 2 Wochen. Wir haben noch keinen, aber Klaus wird in seinem schlauen Büchlein mal nachgucken. Ich hatte einen Fall genommen und Klaus sagte, du, der Typ ist so, der ist bekannt wie ein bunter Hund. Das wird nichts, das wird zu schwer. Lassen wir auch erstmal so stehen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Sonderfolge. Vielleicht haben wir mal Gäste, wo wir einfach mal sagen, so passt mal auf hier. Komm, wir unterhalten uns jetzt mal über, was weiß ich, Jack Ripper oder so. Der war es aber nicht. Ja, an dieser Stelle. Nee. Ja, an meiner Stelle, ja, vielen Dank, Klaus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören und ihr passt auf euch auf. Servus. Case closed.